viel Spaß bei eurer Arbeit. Das komplette Interview dauert übrigens eine halbe Stunde und wird demnächst auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de abzurufen sein. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Christina Schröder liest vor. Dieses Mal mit Christina Schröder auf der Suche nach einem Mieter im Haus der Tiere. Wir schauten uns letztens auf der Website der beliebten ehemaligen Familienministerin um, auf der sogar ein eigener Webseitenbereich unter dem Titel Ministerin AD zu finden ist. Das ist natürlich kein Schwäbisch, was in etwa Tschüssi Ministerin heißen würde, sondern das Kürzel Außer Dienst, was so viel heißt, dass sie außer Dienst gestellt wurde. Lange schien es so, als ob nach ihrem Ausgeschiedensein aus dem Dienst auch unsere Christina Schröder Rubrik endgültig entsorgt werden müsste. Aber wir sind ihr etwas schuldig. Denn im letzten Podcast haben wir uns im literarischen Duett mit der jüngst erschienenen Linksextremismusstudie beschäftigt, einem ganz wunderbaren Werk. Wunderlicherweise haben wir dabei völlig unerwähnt gelassen, dass es Christina Schröder herself war, die diese Studie in Auftrag gegeben hatte. Dafür möchten wir uns entschuldigen und als Gegenleistung das Rampenlicht unserer Landauf-Landab bekannten Radiosendung für ihre aktuellen Projekte bieten. Konkret verfolgten wir ihren Besuch des Kinderhauses am Campus Klarental, wo sie den Kleinen, wie sie liebevoll die Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren nennt, aus dem Buch Zimmerfrei im Haus der Tiere der jüdischen Autorin Lea Goldberg vorlas. Gemeinsam begaben sie sich dabei auf die außergewöhnliche Suche nach einem Nachmieter und lernten dabei etwas über Toleranz und kulturelles Miteinander. Wir haben Christina Schröder dabei quasi über die Schulter geguckt und das hier audiotechnisch aufbereitet. Wir wunderten uns zwar etwas über ihre Interpretation des Buches und die Neuformulierung des Textes, aber sie ist eben eine eigenwillige Persönlichkeit, unsere Christina. Liebe Kinder, liebe Medienvertreter, ich gebe jetzt Zimmerfrei im Haus der Tiere zum Besten, jedenfalls so, wie ich es verstanden habe. Zwischen Tälern und Bergen am Horizont, da steht ein Turm. Wer da wohl wohnt? Im ersten Stock wohnt eine Henne. Sie ist streng, kontrolliert und sehr ordentlich. Im zweiten Stock wohnt ein Kuckuck. Er achtet stark auf die Gemeinschaft und prangert Fehlvergehen an. Im dritten Stock wohnt eine Katze. Sie ist sehr reinlich und wohlerzogen. Im vierten Stock wohnt ein Eichhörnchen. Es ist pünktlich und stets höflich. Die 4 bilden eine Erbengemeinschaft, die auch die Wohnung im 5. Stock verwaltet, wo früher ein Maus wohnte. Vor knapp einer Woche zog er aus. Die 4 Nachbarn beschließen, ein Schild zu schreiben. Zimmer frei. Der 5. Stock soll nicht unbewohnt bleiben. Über Wege und Pfade kommen sie an. Eine Ameise ist als erste dran. Sie krabbelt nach oben und schaut sich um. Die Nachbarn kommen und stehen drumherum. Die Zimmer, gefallen sie Ihnen? Fragt die Henne. Ich werde sie komplett umdekorieren und die Wände schön mit Plakaten auskleiden. Die Küche, sagen Sie, gefällt sie Ihnen? Ich kann da meine vielen Freunde gut zu Partys einladen. Und sagen Sie, der Flur, gefällt er Ihnen? Da hat meine Musikausrüstung ganz viel Platz. Der ist toll. Toleranz ist ein sehr wichtiger Wert, sagt die Henne. Aber in einer wehrhaften Demokratie hat Toleranz auch ihre Grenzen. Die Nachbarn stimmen zu. Leider ist uns ihr Lebenswandel zu chaotisch. Die Ameise geht. Ein Igel ist als nächstes dran. Er klettert nach oben und schaut sich um. Die Nachbarn kommen und stehen drumherum. Die Zimmer, gefallen sie Ihnen? Fragt der Kuckuck. Ich finde sie einen guten Ort, um neue Lebensweisen auszuprobieren. Die Küche, wie meinen Sie das und was bedeutet das für unsere Hausgemeinschaft? Ich habe viele Ideen für eine schönere, eine freiere Gesellschaft. Wie zum Beispiel? Wir könnten als Hausgemeinschaft das Haus auch tatsächlich gemeinschaftlich verwalten und das Haus dem Markt entziehen. Toleranz ist ein sehr wichtiger Wert, sagt der Kuckuck. Aber in einer wehrhaften Demokratie hat Toleranz auch ihre Grenzen. Die Nachbarn stimmen zu. Leider ist unser Lebenswandel zu extremistisch. Der Igel geht. Ein Chamäleontier ist als nächstes dran. Es klettert nach oben und schaut sich um. Die Nachbarn kommen und stehen drumherum. Die Zimmer... Nee, Moment mal. Was sind Sie überhaupt? Ein Herr oder eine Dame? Fragt die Katze. ich ziehe es vor, mich nicht auf diese Weise zu definieren. Aber was würden wir auf dem Briefkasten schreiben? Chamäleon würde völlig reichen. Aber wie würden wir sie in unseren Rundschreiben ansprechen? Hallo, Chamäleon. Würde dafür reichen. Toleranz ist ein sehr wichtiger Wert, sagt die Katze. Aber in einer wehrhaften Demokratie hat Toleranz auch ihre Grenzen. Die Nachbarn stimmen zu. Leider ist uns ihr Lebenswandel zu verwirrend. Das Chamäleontier geht. Eine Nachtigall ist als nächstes dran. Sie fliegt nach oben und schaut sich um. Die Nachbarn kommen und stehen drumherum. Die Zimmer, gefallen sie ihnen? Fragt das Eichhörnchen. They look nicer than in the refugee home. Die Küche. Wie jetzt? Kommen Sie aus den USA? No, I come from Syria. Aber Sie sprechen schon Deutsch? Not yet, but I will learn. Toleranz ist ein sehr wichtiger Wert, sagt das Eichhörnchen. Aber in einer wehrhaften Demokratie hat Toleranz auch ihre Grenzen. Die Nachbarn stimmen zu. Leider ist uns ihr Lebenswandel zu fremdartig. Die Nachtigall geht. Schließlich taucht eine Taube auf und schaut sich um. Die Nachbarn kommen und stehen drumherum. Kann ich hier einziehen? Nein, leider sind wir nicht mehr auf der Suche. Wir haben beschlossen, in der Wohnung ein Büro des örtlichen Quartiersmanagements einzurichten, damit wir dem Quartier auf die Beine helfen und den Benachteiligten endlich praktische Lösungen für ihre Probleme bieten können. Zwischen Tälern und Bergen am Horizont, da steht ein Turm. Und da wohnen vier glückliche Parteien und helfen, wo sie nur können. Und damit ist diese Geschichte über Toleranz und Miteinander zu Ende. Also, wie gesagt, ist das eine sehr eigenwillige Interpretation der Ministerin Ade eines eigentlich sehr empfehlenswerten Kinderbuches. Und damit Ade an alle. I'm redrafting the battle maps at top of task list. I build a classic boom bap blast, bazooka rap shit. I'm sending heads into backspin, attack with wind at the back, plus vernaculars to dig it back by facts. Packed with the stat charts and graphs, I got passion. Burn mics up to ashes. I make fascists craft their pantsers. Stanzas cure cultural cancer. I got tunes that move you to dance. Burn flags, anthem, throw a tantrum. Getting out of hand with these random acting tactics against the axis. My word act like nominally gat, rhymely packed. Punch, crash the fun by metric tons. And plus my math, distribute cash among the classes. Take from the thieving greedy bastard. Give back like church hats to get past. Collapse structure, fuck facades. I destruct the support beams and bars. Wrecking ball large, resistance, subversive bitch on. Flip the shit just like a brick throne. Dethrone kings, bring the trees on. My tone rock like Gibraltar pop. Got hip hop hotter than a rocket shot. I'm crime, think, thought, bring the big talk. Teach you to flee from the flock, walk off, switch shit. Hit my target, drop like bombs in the form of carpets. I got the target locked on that all shit. Pump your fist if you know what we on. That's a rap, boom bap, original rap at. Take it to back, boom bap, boom bap. Talking true path, master the craft. The pupil, the prof, keep dropping math. Boom bap, blast the bazooka rap. Boom bap, original rap. Das war ein weiteres Lied des kanadischen Hip-Hoppers Lee Reed, dieses Mal mit Bazooka Rap. Beide Lieder stammten aus dem Album Emergency Broadcast. Vielen Dank an Lee Reed an dieser Stelle. Psst! Leute, seid mal ruhig. Emma will was sagen. Religion, die Herrschaft über den menschlichen Geist. Eigentum, die Herrschaft über die menschlichen Bedürfnisse. und Regierung, die Herrschaft über die menschliche Selbstbestimmung, repräsentieren die Festung menschlicher Versklavung und den ganzen damit verbundenen Schrecken. Emma sagt, unsere Rubrik mit Zitaten von Emma Goldman. 2015 jährt sich der Todestag der russischen Anarchistin nun zum 75. Mal. Zu diesem Anlass hört ihr ausgewählte Einblicke in ihr Denken. Wir stellen euch nun kurz ein paar anarchistische Events der nächsten Monate vor. Zusammengestellt haben wir hauptsächlich langfristig geplante Buchmessen und andere Events. Für Informationen über kurzfristiger geplante Aktionen und Veranstaltungen wendet euch an euren lokalen Infoshop und einschlägige Webseiten wie links unten .indimedia.org zum Beispiel. Alle Links zu den von uns aufgelisteten Events findet ihr auch auf unserer Website aradio.blogsport.de. Und los geht's mit einem Event für extrem Kurzentschlossene. Wenn ihr also sofort nach Zagreb reist, könnt ihr dort die 11. anarchistische Buchmesse, die dort jährlich stattfindet, vorfinden und die eben einen Fokus hat auf die Unterstützung der anarchistischen Bewegung in dieser Region, also in Kroatien. Und die ist vom 10. bis zum 12. April. Eine Woche später, vom 17. bis 21. April, könnt ihr mal rüber nach New York jetten. Dort findet die anarchistische Buchmesse zum 9. Mal statt. Bereits zum 15. Mal findet die internationale alternative Buchmesse in Gent in Belgien statt. Und dort findet ihr allerlei Informationen zu Antiglobalisierung, direkte Aktion, Antimilitarismus, Feminismus und radikale ökologischen Aktionen. Der Antikongress in Katowice in Polen findet vom 20. bis 22. April statt. Bisher sind auf der Website leider keine Informationen in Englisch oder anderen Sprachen als Polnisch verfügbar. Wir vermuten, dass auch hauptsächlich Polnisch gesprochen wird bei diesem Event. Ja, besonders gerne möchten wir euch auf die anarchistische Buchmesse in Mannheim vom 24. bis zum 26. April hinweisen. Die wird von unseren lokalen Freundinnen organisiert und sie findet bereits zum 3. Mal statt. Und zwar immer abwechselnd. Ein Jahr findet die Messe im Ruhrgebiet statt und ein Jahr die Buchmesse in Mannheim. Und in dem Zusammenhang möchten wir auch gerne darauf hinweisen, dass diese Buchmessen wirklich ein Ort sind, wo es keineswegs nur um Bücher geht. Das sind Orte des Austausches, wo tatsächlich dann auch beispielsweise Vernetzungstreffen stattfinden oder eben die Möglichkeit besteht, ganz konkrete Projekte kennenzulernen, die sich da vorstellen. Bei einer der vergangenen Buchmessen hat sich beispielsweise das SkyDAO-Redaktionskollektiv vorgestellt und aus dem Nähkästchen über die Erstellung dieser Zeitschrift berichtet. So geht es auch bei der Bristol Anarchist Book Fair nicht nur um Literatur, sondern auch um Kunst und Kultur. Es gibt eine extra eingerichtete Bühne, die wahrscheinlich permanent bespielt wird und die Büchermesse dort findet am 25.04. statt. Vermutlich überhaupt nicht um Bücher geht es beim Kaunas Carnival. Bei diesem Treffen in Litauen im Kaunas, das vom 1. bis zum 4. Mai stattfindet, treffen sich Squatter und andere radikale HausbesetzerInnen aus dem osteuropäischen und zentraleuropäischen Raum. Und ja, ihr seid auch herzlich eingeladen, teilzunehmen. Am 9. Mai findet in Rijeka in Kroatien die Anarch statt. Das ist das anarchistische Festival der FAU, der Anarchistischen Föderation in Slowenien und Kroatien. Dort gibt es Straßenmusik, Workshops und lustige Widerstandsmethoden. Und damit springen wir über den Kanal nach London. Dort findet am 9. Mai die London Radical Book Fair statt, wo es wirklich tatsächlich viele Bücher gibt über die verschiedensten Themen. Am selben Tag, ebenfalls am 9. Mai, gibt es auch in Prag den Anarchist Book Fair, der ist relativ jung. Eine Woche drauf, und das ist wirklich der Frühling der Buchmessen, findet in Bern in der Schweiz auch eine anarchistische Buchmesse statt, die interessanterweise dieses Mal einen Fokus auf die Balkanregion hat und entsprechend werden da auch Leute aus Slowenien beispielsweise anreisen und etwas zu berichten haben. Zum zweiten Mal findet an demselben Wochenende am 15. bis 17. Mai in Warschau der anarchistische Kongress Kongresono statt. Dort geht es um die Fragen, wie wir uns im 21. Jahrhundert der systematischen Unterdrückung entgegenstellen können und wie wir unsere Aktionen koordinieren können. Vom 23. bis zum 24. Mai findet in Montreal in Kanada die Montreal Anarchist Book Fair statt. Bücher werdet ihr dort nur am Samstag kaufen können, aber Workshops und Filme, Kunst und alles mögliche weitere findet an beiden Tagen statt. Und wie jedes Jahr, quasi schon seit Ewigkeiten, finden in Appelsra in den Niederlanden am Pfingstwochenende, das ist diesmal der 22. bis 25.05., die Pfingsterlanddache statt. Über dieses traditionelle anarchistische Event haben wir letztes Jahr schon berichtet, ein Interview geführt und einen geschichtlichen Abriss gezeigt. Wir springen ein wenig in der Zeit und befinden uns bereits im September. Da findet am Wochenende 11.12. die Balkan Anarchist Book Fair in Zadar, Kroatien statt. Das ist eine besonders bedeutende Buchmesse, denn sie bereist jedes Jahr ein anderes Land in der Balkanregion und das schon seit mehr als 10 Jahren und ist ein wirklich ganz wichtiger Katalysator für die Vernetzung der lokalen Bewegungen, was, wie lokale Aktivistinnen berichteten, tatsächlich einen sehr positiven Effekt gehabt. Die Anti-Knast-Tage finden dieses Jahr in Hamburg vom 9. bis 11. Oktober statt. Organisiert werden sie von einem antiautoritären Anti-Knast-Bündnis in der deutschsprachigen Region. Es gibt Diskussionen, Workshops und allerlei andere Aktionen rund um das Thema Knast. So, und zu guter Letzt möchten wir noch ganz besonders auf das Thema G7 aufmerksam machen. Wie ihr alle wisst, findet ja der G7-Gipfel dieses Jahr in Deutschland statt. Am 7. und 8. Juni 2015 treffen sich im oberbayerischen Schloss Elmau die Staats- und Regierungschefs der sogenannten G7-Staaten. Die Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen und die Anarchistische Föderation Rhein-Ruhr organisieren gemeinsam mit Aktivistinnen aus Bayern und weiteren anarchistischen Gruppen eine Kampagne zu diesem Thema. Geplant sind eine Gaidao-Sonderausgabe mit Texten der beteiligten Gruppen, ein anarchistischer Blog auf der Großdemonstration am 6. Juni in Garmisch-Partenkirchen, Info- und Mobilisierungsveranstaltungen sowie ein eigener Bereich auf dem Protestcamp. Alle Infos dazu findet ihr auf der FDA-Webseite unter fda-ifa.org/G7. In den nächsten Wochen und Monaten findet ihr dort auch weitere Informationen, Mobi-Material, Radiobeiträge, zum Beispiel von uns, und vieles mehr. Jetzt folgt Wo herrscht Anarchie? Und danach hört ihr einen Aufruf zum Thema G7, den wir extra für euch vertont haben. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Auch diesen Monat analysieren wir das Fortschreiten des Anarchismus in der deutschsprachigen Presse. Wir mussten nicht lange suchen, denn Anarchie herrschte gleich mal in Brandenburgs Polizeiapparat. Unter dem Titel Anarchie im Polizeiapparat berichten die Potsdamer Neueste Nachrichten darüber, dass Polizistinnen in den vergangenen Jahren systematisch die Kriminalstatistik gefälscht haben. Wie es im Text heißt, habe die Polizeidirektion die Zahl der Straftaten heruntergerechnet. Wir begrüßen diese Schritte bei der Polizei hin zu ihrer Auflösung, denn ohne Straftaten hat sich ja selbst in diesem System die Polizei erübrigt. Nur weiter so. Eine ebenfalls sehr positive Entwicklung ist aus dem Kosovo zu vermelden. So berichtet das Schweiz-Magazin unter dem Titel Kosovo am Rande der Anarchie Folgendes zur aktuellen Lage. Die Lage in der abtrünnigen Republik Kosovo erfüllt alle Anzeichen einer Anarchie. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung sei extrem hoch und wird in erster Linie durch einen unbefristeten Streik der Richter sowie von politischen Intrigen bei der Ernennung des Generalstaatsanwalts verursacht. Streik ist tatsächlich ein sehr effektives Mittel, und wenn selbst die RichterInnen keinen Bock mehr auf ihren blöden Job haben, stehen wir wahrlich kurz vor der Anarchie. Zu einem ähnlichen Thema gibt es auch in der Neuen Züricher Zeitung ein Interview unter dem vielversprechenden Titel Am Ende setzt sich das Gute durch. Allerdings vergaloppiert sich der interviewte Althistoriker Ian Morris etwas in seiner Analyse. Obgleich er zunächst auf die Frage, ob der Nationalstaat als Organisationsform ein Auslaufmodell sei, er dies tatsächlich bejaht, antwortete er auf eine andere Frage: Wer solche Systeme wie die USA untergräbt, befördert die Anarchie. Und diese führt zu Instabilität und wohl letztlich zu Krieg. Das finden wir zumindest etwas überraschend, angesichts der Realität von unzähligen Kriegen auf dieser Welt, losgetreten von diktatorischen wie demokratischen Staaten gleichermaßen. Von der Anarchie aus ist uns hingegen kein einziger Fall eines dadurch ausgelösten Krieges bekannt. Aber gut, das ist ein Artikel aus dem Feuilleton, wir gehen einfach mal von einem satirischen Einfall aus. Ebenfalls um konkrete Schritte zur Anarchie geht es bei der FAZ in einem Artikel mit dem Titel Zum Verhör beim Rottweiler. Die Einsicht, dass die zukünftige Regierungspartei in Großbritannien künftig vermutlich auf einen Koalitionspartner angewiesen sein wird, kommentiert das Blatt mit den Worten: In Großbritannien, dessen politisches System durch ein striktes Mehrheitswahlrecht eigentlich auf klare Verhältnisse im Parlament getrimmt ist, gilt das schon als Vorstufe zur Anarchie. Wir sind nicht ganz so optimistisch wie die FAZ, denken aber durchaus, dass Koalitionen zwischen Menschen, von uns freie Vereinbarungen genannt, den Grundstein jeder freien Gesellschaft darstellen. Wir wenden uns einem anderen Meilenstein der Freiheit zu, der Freiheit der Straße. In einem bemerkenswerten Artikel unter dem Titel Anarchie auf Rangoons Straßen beschreibt die Neue Züricher Zeitung die Situation in Burma folgendermaßen. Fahren ohne Ausweis ist zwar verboten, vor Konsequenzen braucht man sich aber offenbar nicht zu fürchten. Den fortgesetzten Gesetzesverstoß bewertet die Zeitung mit den Worten: Burmas neue Freiheiten sind Rangoons neue Anarchie. Dem können wir praktisch nichts mehr hinzufügen. Zum Schluss bleiben wir beim Thema Fahren, denn auch der Volksfreund hat etwas zur Anarchie zu sagen. Unter dem Titel »Nur Prinzessinnen werden gefahren« schreibt das Blatt: »Oft kommt es zu gefährlichen Situationen, weil die zu Fuß gehenden Kinder sich an der Blechlawine vorbeischieben müssen.« Selbstverständlich wird dies kommentiert, so schreibt eine Person: »Trotz eines großen Parkplatzes, der 100 Meter weiter am Ende der Straße liegt, herrscht dort morgens und mittags zu Schulanfang und Ende regelrechte Anarchie.« Wir finden es nicht verwunderlich, dass trotz des Parkplatzes alle Leute direkt bei der Anarchie parken wollen. Vermutlich sollten sie stattdessen die Anarchie auf dem Parkplatz fördern, damit dieser attraktiver wird. Der folgende Aufruf zu den Protesten gegen den G7-Gipfel in Schloss Elmau wurde gemeinsam von der Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen, FDA, und der Anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr, AFER, verfasst und von uns vertont. Für die musikalische Untermalung sorgen Larry Volta aus Chile. Viel Spaß damit. Smash Capitalism, anarchistischer Aufruf zu den Protesten gegen den G7-Gipfel. Am 7. und 8. Juni 2015 findet der G7-Gipfel im Schloss Elmau in Bayern statt. Die Gruppe der Sieben setzt sich aus den industriestärksten Nationen der Erde zusammen. Den Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich, Italien, Kanada, Großbritannien, Japan und Deutschland. Laut der Bundesregierung sollen die Schwerpunktthemen dieses Jahr Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik darstellen. Wir sind im Begriff, dieses Treffen mit einem massiven Protest zu stören. Die G7, die Gruppe der Staats- und Regierungschefinnen, entstand als Erfindung des Weltwirtschaftsgipfels im Jahr 1975 als Reaktion auf den wirtschaftlichen Aufschwung europäischer Länder und Japans. Sie sollte eine festigende Allianz der wirtschaftlichen Spitzen der globalisierten Welt darstellen, in deren Atmosphäre über wichtige weltbetreffende Fragestellungen und Problematiken beraten werden konnte. Die G7 ist keine gewählte Vertretung und somit rein rechtlich keine demokratisch legitime Organisation. Somit existiert keine formelle Grundlage, nur ein gemeinsames Treffen, bei welchem unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne Sitzungsprotokolle, vertrauliche Abmachungen unter den Regierungen geschlossen werden. Die G7 versteht sich als Weltvertretung, handelt jedoch selbst außerhalb ihres gegebenen Legitimationsrahmens. Das Gipfeltreffen ist eine Demonstration der kapitalistischen Macht, die sich die Staaten selbst gegeben haben und nach außen transportieren. Der diesjährige Ausschluss Russlands aufgrund der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim soll eine symbolische Absage an undemokratische Methoden sein, wie sie die G7 selbst jedoch weltweit einsetzt. Tatsächlich geht es auf beiden Seiten um wirtschaftliche, geopolitische Interessen und Machtausdehnung. Die Definition von Menschenrechten und Demokratie ist den einzelnen Staatsorganen überlassen. Sei es bei der Abschottung an den Grenzen Europas und Nordamerikas, der Repression und Ausbeutung der Bevölkerung oder der Umweltzerstörung zugunsten des ökonomischen Fortschritts und deren Umgang mit Protesten. Durch Massenproteste der letzten Jahre und Jahrzehnte ist es immer wieder gelungen, die Legitimität des Zusammentreffens und seine dadurch resultierenden Folgen aufzuzeigen und dieses teilweise zu blockieren. Wir wollen an diese Erfolge anknüpfen und durch gezielte Aktionen den Gipfel so weit wie möglich stören. Hierbei lassen wir unsere Aktionsformen nicht in gutes und böses Handeln spalten. Dies beinhaltet auch, einen Schwerpunkt auf die gegenseitige Solidarität zu setzen, um einen wirkungsvollen Protest zu erreichen. Die Gipfeltreffen stehen in der Tradition, Gegenstimmen keinen Raum zu geben und jegliche Störung des repressiven Friedens zu unterbinden. So wurden den Demonstrierenden zu jedem bisherigen Protest, auch schon in der Vorbereitungszeit, massive Verfolgung und Grundrechtsversagung zuteil. 2001 gipfelten diese Protestniederschlagungen in der Erschießung des Demonstranten Carlo Giuliani und der gewaltvollen Räumung der Diaz-Schule in Genua durch die Polizei. Carlos Vater äußerte nach Carlos Tod: Mein Sohn ist ermordet worden und das war nicht eine Einzelperson, sondern der Staat. Und wir sehen diese Angriffe klar als geplante und brutale Repression gegen unsere Proteste und unseren Widerstand. Der Gipfel ist ein Symbol für Ausbeutung, Autorität, Unterdrückung und Zerstörung. Wir appellieren mit unserem Protest aber nicht an den Staat bzw. an die G7, da wir staatliche Strukturen als Mittel zur Exklusion und autoritärer Unterdrückung ablehnen. Wir kämpfen nicht für eine bessere globale Politik, sondern für eine Dekonstruktion der auf wirtschaftlichen Interessen basierenden herrschenden Verhältnisse. Wir protestieren gegen die Machtausübung der G7 und die Folgen ihrer politischen Handlungen. Deshalb rufen wir zu den Protesten gegen den G7-Gipfel 2015 auf. Gegen menschenverachtende Asylpolitik und Rassismus. Die Bilder aus Lampedusa, die uns 2014 erreichten, sind die Spitze eines größtenteils ignorierten Eisberges. Im besten Falle ignoriert. Denn die aktive Grenzabschottung Europas und Nordamerikas ist kein Versehen oder eine Notlösung, sondern eine gewollte Ausgrenzung Geflüchteter. Krieg, Verfolgung, Folter und Hunger oder einfach nur die Sehnsucht nach einem besseren Leben bringt hunderttausende Menschen jedes Jahr dazu, aus ihrer Heimat in westlich-demokratische Länder zu fliehen. Viele von ihnen werden jedoch schon vor den Grenzen wieder von Organisationen wie zum Beispiel Frontex mit sogenannten Pushback-Aktionen abgedrängt. Diejenigen, die es schaffen, Fuß in einem Gebiet zu fassen, werden mit Gesetzen schikaniert. Dazu gehören, besonders in Bayern, wo die G7-Staaten sich treffen, die Residenzpflicht, das Betätigungsverbot und die Lagerpflicht. Dies ist unter anderem zurückzuführen auf eine nationalistische Verwertungslogik der bestehenden Staaten. Es wird in nützlich und unnütz getrennt. Gibt es eine internationale Öffnung, dann nur zugunsten von Effizienz und Produktivitätssteigerung, nicht für meist mittellose Geflüchtete. Daher ist es nicht verwunderlich, dass rassistische Hetze wie zum Beispiel die von Pegida bei vielen Politikerinnen auf Verständnis und nicht auf Empörung stößt. Besonders industriestarken und entwickelten Nationen, wie sie in den G7 vertreten sind, ist jedes Mittel recht, ihre Festung zu verteidigen. Dazu kommt ein rassistischer Grundkonsens, der, nicht nur in Deutschland, Tradition hat. Mit der jüngsten Mordserie an 9 migrantischstämmigen Menschen und einer Polizistin durch den nationalsozialistischen Untergrund NSU zeigte sich durch die einseitigen Ermittlungen, wie stark die Behörden in Ressentiments denken. Unter anderem wurde jahrelang gegen Angehörige der Ermordeten und Verletzte des Kolbstraßenanschlags ermittelt, obwohl die Betroffenen schon anfangs Neonazis hinter den Taten vermuteten. Grund hierfür ist ein institutioneller Rassismus und die Verstrickung der deutschen Behörden in die Naziszene. Auch durch den Münchner NSU-Prozess werden diese Strukturen nicht offengelegt, von staatlicher Seite besteht hierfür auch kein Bedarf. Rassistische Denkweisen sind in allen G7-Ländern keine Randerscheinungen, sondern auch Mittel zur nationalen Erhaltung. Unser Ziel ist eine Welt ohne Grenzen und ohne Barrieren, die mit Gewalt verteidigt werden und ein solidarisches Miteinander aufhalten. Wir sehen in den G7 ein Symbol für Abschottungspolitik und Privilegienvorherrschaft, gegen die wir uns entschieden stellen. Gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Als Wirtschaftsgipfel gegründet, sind die Schwerpunkte des Treffens interne und vertrauliche Abstimmungen ökonomischer Interessen. Abmachungen, die zwischen den Industrienationen getroffen werden, sollen später Gültigkeit für den Rest der Welt erhalten. Möglich ist dies durch die wirtschaftliche Stärke der Mitgliedstaaten, in denen 68 der 100 größten Konzerne ihren Sitz haben. Die G7 sind Hauptakteure und Profiteure der sogenannten Globalisierung, jenes wirtschaftlichen und sozialen Verdrängungskampfes, der nach dem Ende des Kalten Krieges weltweit eingesetzt hat. Hauptaugenmerk allen Fortschritts ist die ökonomische Produktivität. Individualität ist Leistung untergeordnet, um auch eine möglichst konforme Gesellschaft zu konstruieren. Unsere Freiheit misst sich jedoch nicht an ihrer Effizienz. Es gilt die Devise Fight the Game, Face the Players. Verantwortlich für kapitalistische Unterdrückungsmechanismen sind nicht die einzelnen G7-Staaten und ihre Regierungschefinnen. Sie reproduzieren jedoch die einstudierten Vorgänge der Leistungsgesellschaft und erheben Sanktionen gegen diejenigen, welche sich nicht an die Gesetze des unumstrittenen herrschenden Kapitals halten oder halten können. Wir bekämpfen die G7 als Symbol des Kapitalismus und der Intention, Menschen Kapitalidealen unterzuordnen. Die Interessengemeinschaft fördert ein konkurrierendes, repressives Gegeneinander der Menschen in und außerhalb der G7-Staaten. Vor allem ist dies erkennbar im Umgang mit sogenannten Entwicklungsländern, in denen billige Arbeitskräfte und Ressourcen zum Wohle der westlich zivilisierten Welt ausgebeutet werden und somit eine Kontrolle erzeugen. Solche neokolonialistischen Ansätze schüren die Machtpositionen und Monopolstellungen der Wohlstandsnationen, wie zum Beispiel Deutschland. Es geht uns um mehr als nur eine bessere Verteilung der Produktionsmittel. Wir sind für ein ganz anderes Ganzes, in dem nicht Leistung um der Leistung willen, sondern ein solidarisches Miteinander auf freiwilliger Basis entscheidend ist. Diese Solidarität kann nicht durch aufgezwungene transnationale Verbindungen oder Finanzausgleiche, sondern nur durch die gemeinsame Dekonstruktion von Staat, Nation und Kapital entstehen. gegen die Rüstungspolitik der G7. Circa 30 Milliarden Euro gibt die deutsche Regierung im Jahr für Rüstung aus. Deutschland ist ein Exportweltmeister der Waffenindustrie und steht mit an der Spitze der G7-Staaten. Diese haben insgesamt ein Jahresbudget von über 900 Milliarden Dollar für Kriegsgerät und Militärs. Vieles von diesem Geld fließt in sogenannte Friedenseinsätze, die zur Stabilisierung von Kriegs- und Krisengebieten beitragen sollen. Diese Interventionen dienen angeblich der Demokratisierung der Welt, sind jedoch Stützen für ökonomische und politische Abhängigkeitsverhältnisse. Wie erfolgreich außerdem Friedenseinsätze laufen, zeigt sich am Beispiel Afghanistans mit dem deutschen Bombardement der Zivilbevölkerung bei Kunduz im Jahr 2009. Andere Einsätze, wie zum Beispiel der größtenteils US-amerikanische War on Terror, schüren Ressentiments und stärken damit ein nationalistisches, exklusives Gemeinschaftsgefühl. Ebenso steht zumindest die Bundeswehr in Tradition der Wehrmacht und zelebriert deren Verbrechen öffentlich. Zum Beispiel finden sich im bayerischen Hinterland, wo auch der diesjährige Gipfel stattfindet, unzählige Dörfer, in denen rechte Traditionspflege in Form von geschichtsrevisionistischen Wehrmachtsgedenken an der Tagesordnung steht. Explizit in Mittenwald, keine 10 Kilometer von Schloss Elmau entfernt, feiern sich jedes Jahr alte und neue Nazis bei einem sogenannten Traditionstreffen. Krieg militarisiert die Welt und die jeweilige Gesellschaft und schürt gezielt globale Konflikte um Ressourcen, Staatsgebiete und Machtverhältnisse. Westlicher Frieden impliziert bewaffnete Konflikte anderswo. Militär bedeutet für uns Unterdrückung, Folter und Mord als Mittel zur angeblichen Krisenbewältigung und Sicherung der westlichen Freiheit. Staat heißt immer Militär und heißt immer Krieg. Lediglich gibt es zwischen den Kriegen Phasen des Friedens. Jeder Staat muss immer danach trachten, stärker zu sein als andere Staaten. Er wird immer darauf hinarbeiten, seine wirtschaftlichen Interessen gegenüber anderen Staaten durchzusetzen. Sind die Umfeldparameter für die eigenen Interessen nicht ausreichend, wird er, wenn er dazu in der Lage ist und wenn auch als spätes Mittel, seine Ziele militärisch durchsetzen. Auch wenn er sich dabei Allianzen mit anderen Staaten bedienen muss. Gegen Umweltzerstörung. Selbstgesetztes Ziel der G7-Staaten ist der nachhaltige Schutz der Umwelt. Innerhalb der einzelnen 7 Länder ist es jedoch ein utopischer Vorsatz. Während in Japan nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima Wasser, Luft, Boden und Nahrungsmittel in der land- und meereseigenen Umgebung des Atomkraftwerks Fukushima 1 kontaminiert sind, ignorieren die politischen Spitzen der G7 die verheerenden Folgen, welche Nuklearenergie schafft. Die Lösung des Problems bringt nicht die geplante Energiewende der Bundesregierung, da dies letztlich nur zur Fremdbeschaffung der Atomkraft führt, zum Beispiel von Frankreich. Die Risiken, welche von Atomkraftwerken ausgehen, sind dystopischen Ausmaßes. Trotzdem werden sie von Staatsregierungen mit Geldern in Millionenhöhe gefördert. Ebenso verhält es sich mit dem Stein- und Braunkohleabbau, der nicht nur Böden und Landschaften und mit ihnen auch den Existenzrahmen der dort ansässigen Lebewesen zerstört, sondern auch Zwangsenteignungen von Grundstücken zur Flächennutzung mit sich bringt. Insgesamt spielen auch weltweite Monokulturen meist großer Konzerne mit ein. Natürliche Vegetationen und geschützte Flächen werden wirtschaftlich orientiert durch einseitigen Anbau abgenutzt und zur ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit mit Pestiziden behandelt, die nicht nur der Erde, sondern auch den Menschen, die in unmittelbarer Nähe wohnen oder damit arbeiten müssen, schaden. Vor allem in südlichen Ländern, beispielsweise in Lateinamerika, sind ganze Dörfer von den Folgen der giftigen Düngemittel, entwickelt von Firmen wie Bayer oder Monsanto, im Auftrag des Staates durch enorme gesundheitliche Schädigungen beeinträchtigt. Auch in der Nutzung der Umwelt und ihrer natürlichen Ressourcen ist Effizienz das Essentielle. Ein Beispiel hierfür ist auch die Genmanipulation von Lebensmitteln, die nicht absehbare Risiken bergen. Ein nachhaltiger Umgang mit der Erde ist Grundlage des lebensbejahenden Freiheitskampfes und aller späteren Existenz, auch der befreiten solidarischen Gesellschaft. Die Umweltzerstörung der Herrschenden ist die Negation unserer Zukunft. Die Scheinheiligkeit der G7-Staaten beim Thema Umweltschutz zeigt sich zuletzt bei der Wahl des Tagungsortes 2015 im ökologisch sensiblen Werdenfelser Land. Für die tatsächlichen 2 Tage der Besprechungen bedarf es massiver Eingriffe in das Naturschutzgebiet rund um Schloss Elmau. Es müssen mehrere Straßen- und Hubschrauberlandeflächen gebaut sowie diverse Leitungen und Ersatzleitungen verlegt werden. Gegen den Staat. Als AnarchistInnen sehen wir den Staat als patriarchalen, überwachenden Unterdrückungsmechanismus, der bestehende Hierarchien durch beispielsweise Gesetzgebung und Institutionen nicht beseitigt, sondern im Gegenteil festigt und reproduziert. Rühmen sich auch die G7-Staaten, demokratisch und modern zu agieren, so sind doch die Menschen in den Nationen, welche sich nicht hierarchiebejahend unterordnen, Zielscheiben von Repression und Entrechtung. Grenzen dienen zur Ab- und Ausgrenzung der anderen. Stolz auf die Nation zu sein, heißt, ein Land mit allen seinen historischen Kapiteln, sozialen wie politischen politischen Verhältnissen, Verdrängungen und überlieferten Normen zu zelebrieren. Dies bedeutet in Anbetracht der herrschenden Ordnung ein Ignorieren, Umdenken oder Gutheißen von rassistischen Normalzuständen, Heteronormativität, Sexismus, Patriarchat, Sozialchauvinismus, Leistungsdruck und anderen menschenverachtenden Freiheitsberaubungen. Die Wege der Nation zur Stabilisierung der Ökonomie führen zu einer gewollt ungerechten Verteilung zugunsten der Autoritäten. Der Protest gegen G7 ist gleichzeitig der Protest gegen Staat, Nation und Kapital. Staaten, egal welcher Ausprägung, sind immer Institutionen zur Sicherung der Machterhaltung privilegierter Gruppen. Kapitalistische Staaten, ebenfalls egal welcher Ausprägung, unterstützen, sichern und schützen zudem das Kapital. Was wir wollen. Die Liste dessen, was wir ablehnen, ist lang. Wir könnten an dieser Stelle noch viele weitere Punkte aufführen. Ebenso umfangreich ist die Fülle unserer Vorstellungen, Ideen und Ziele, weswegen wir uns in diesem Aufruf auf wenige zentrale Punkte beschränkt haben. Als AnarchistInnen eint uns das Ziel, eine solidarische, respektvolle, gewalt- und herrschaftsfreie, also eine emanzipatorische Gesellschaft aufzubauen. Ein solches Vorhaben ist in den herrschenden Verhältnissen nicht ohne weiteres möglich, da im Kapitalismus nicht die Bedürfnisse aller Menschen, sondern eine nach Profitmaximierung ausgerichtete Verwertung aller Lebensbereiche im Vordergrund stehen. Um einer befreiten Gesellschaft näher zu kommen, müssen wir uns mit alltäglichen Herrschaftsverhältnissen und Unterdrückungsmechanismen kritisch auseinandersetzen und sie letztlich als Ganzes überwinden. Dabei bleiben wir nicht bei der Forderung nach weniger Arbeit, uneingeschränktem Bleiberecht, billigem Wohnraum oder kostenloser Bildung stehen, sondern fordern den materiellen, kulturellen und sozialen Reichtum für alle. Einem Leben, wie wir es uns wünschen, in Selbstbestimmung und Solidarität, muss ein von Gleichberechtigung und Respekt geprägter Umgang zugrunde liegen. Sicherlich ist es noch ein sehr langer Weg bis dorthin, aber wir tragen unsere Vorstellungen und Hoffnungen mit uns. Um unseren Zielen Schritt für Schritt näher zu kommen, bauen wir bereits im Hier und Jetzt alternative Strukturen auf, treten Missständen auf vielfältige Art und Weise entgegen und erlernen, ohne Ellenbogenverhalten oder Mehrheitsentscheide, sondern im Konsens unsere Entscheidungen zu treffen. Um die vorhandenen Hierarchien und Unterdrückungsmechanismen überwinden zu können, müssen wir sie und unsere eigene Rolle dabei erkennen, reflektieren und jeden Tag aufs Neue hinterfragen. Wir wollen die Hierarchien bekämpfen, die Menschen in einer Gesellschaft nach Macht und Nichtmacht in höhere und niedere Statusgruppen einteilen. Hierzu ist es nötig, aktiv zu werden. Unseren Protest werden wir an den Aktionen rund um den G7-Gipfel in die Öffentlichkeit tragen, denn dies ist nicht das Ende der Geschichte. Kommt und beteiligt euch zahlreich an den Aktionen gegen den G7-Gipfel, das Symbol für Unterdrückung und Ausbeutung. Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen und Anarchisten Föderation Rhein-Ruhr. Damit geht unser Podcast mal wieder zu Ende. Also Radio ausschalten, aufstehen, aktiv werden. Nutzt die Informationen, die wir zusammenstellen und die anderer Kollektive, um was draus zu machen. Denn wir möchten lieber heute als morgen in der Anarchie leben. Und damit bis zum nächsten Monat, wenn bis dahin die Revolution noch nicht ausgebrochen ist. Les pestañes, ara vull no n'hi ha qui guanyi. Encara no tinc cara, tinc la fava com el Louis de Pinocho. De moment, tot està ple de gent, em puja per les parets, on ha desitjat contra el vent. Encara no tinc cara, la testa, fiesta, pera la festa.